Kaum hatten wir uns wieder gesetzt, als Hammerdal mit Apanatschka ein Verhör anzustellen begann. Ich höre, dass mein roter Bruder ein Häuptling der Comanchen ist. Wie konnte es geschehen, dass er in die Gefangenschaft der Osetschen geriet? Hat ein Kampf zwischen dir und ihnen stattgefunden? Er scheint mir nicht antworten zu wollen. Fragt ihr ihn doch einmal, Mr. Shatterhand. Das wäre auch vergeblich. Ihr seht ja, er zeigt jedes Mal auf seine Ohren und schüttelt mit dem Kopf. Er kann also nicht hören. Ach, er hat wohl auch 12 Frauen und 4x10 Söhne und Töchter wie ihr. Wahrscheinlich. Da will ich mich nur in Acht nehmen, dass ich nicht auch noch taub werde. Sonst hören wir alle drei nichts mehr. Es ist so schon still genug hier. Ach, habt ihr nichts für mich zu tun, Sir? Doch, steigt hinauf und spät nach Winnetou aus. Ich möchte es gern vorher wissen, wenn er kommt. Mach ich. Seht ihr beiden inzwischen zu, dass ihr euer Gehör wiederfindet. Die Osetschen sind keine Krieger. Sie fürchten die Waffen tapferer Männer und fallen nur über wehrlose Leute her. War mein Bruder wehrlos? Ja. Apanatschka wurde vom Rat der Alten ausersehen, nach Norden zu reiten, um die heilige rote Erde zu holen, aus der die roten Männer Pfeifen machen. Solange es Indianer gibt, darf ein solcher Bote nur ein Messer bei sich führen, weil er kein Fleisch, sondern nur Pflanzen essen darf und sich gegen keinen Feind zu verteidigen braucht. Die Osetschen, diese Hunde aber, haben die Schande auf sich geladen, mich zu überfallen und zu fesseln, obgleich ich ihnen durch das Wampun des Calumets bewies, dass ich mich auf dem Wege der großen Medizin befand. Von nun an darf ein ehrlicher Krieger vor jedem Osetschen ausspeien. Sie kommen! Sie kommen! Aber Sie haben Zuwachs gekriegt, Sir. Es sind 6 Mann. Wir werden gleich sehen. Apanatschka möge hier bleiben und auf den Gefangenen aufpassen. Ja. Kommt mit, Hammerdal. Gut, ja. Tatsächlich. Da kamen Winnetou, Tresco, Pitolbas, die Gefangenen Old Webel und Matoschako und noch eine Rothaut, die man aufs Pferd gebunden hatte, den Kriegsfarben nach auch ein Osage. Als wir wieder in die Talmulde hinabgestiegen waren, fragte Winnetou: Befindet sich mein Bruder schon vor mir hier, weil ihm etwas Böses begegnet ist? Nein, sondern weil alles schneller und besser ging, als ich denken konnte. Old Shatterhand wird erfahren, was geschehen ist, und Matoschako in kurzer Zeit freilassen müssen. Höchst unangenehm für euch. Ihr habt uns nicht mehr lange bei euch, edler Prediger. Den Kriegern der Osetschen dauerte die Abwesenheit ihres Häuptlings zu lange. Darum sandten sie diesen Boten hier ihm nach, der auch an das Wäldchen kam. Wir waren schon fort, aber er folgte unserer Spur und wurde dabei von Winnetou gefangen genommen. Schön. Aber es war ein zweiter Osage bei ihm, den ihr nicht fangen konntet. Er entkam und holt jetzt einige 100 Verfolger. Old Webel kann euch nur raten, uns augenblicklich freizulassen, sonst werdet ihr alle ausgelöscht. So wie der Wind Zündhölzer ausbläst. Angenommen, dass alles so ist, wie ihr sagt, Mr. Cutter. Noch haben wir euch fest und die Osagen sind noch nicht da. Was hindert nun uns daran, euch auszulöschen, so wie der Wind Zündhölzer auslöscht? Leicht zu erraten, weil ihr genau wisst, dass die Osetschen unseren Tod blutig rächen würden, ist klar. So. Ach, lieber Hammerdal, holt doch einmal. Weiß schon, Sir. Einen Augenblick Geduld, Mr. Cutter. Ich habe eine kleine Überraschung für euch und den Häuptling Siebenbären. Ihr solltet eure kostbare Zeit lieber nicht mit solchen Mätzchen vergeuden. Macht lieber das... Donnerwetter. Uff. Hier bringe ich das Gewünschte. Hölle und Teufel, das ist ja der Osage. Wer die 100 Verfolger holen sollte, ganz recht. Ich glaube aber nicht, dass sie kommen werden. Verdammt! Danke, Hammerdal. Führt die Rothaut wieder weg. Wie habt ihr nur das wieder gemacht, Sir? Großartig, finde ich. Nicht wahr, Dicker? Ach so, nicht da. Freut euch nicht zu früh. Ich habe nämlich noch eine Karte, Mr. Shatterhand, die ihr nicht übertrumpfen könnt. Die möchte ich sehen. Ihr kennt doch einen jungen Naini-Häuptling namens Apanatschka, den ihr sehr gern hattet. Lasst euch sagen, er ist Gefangener der Ossetschen. Ist das eure Trumpfkarte? Ihr seid der Ansicht, dass wir Apanatschka gegen euch austauschen werden. Ist klar, ihr habt ein kluges Köpfchen. Schade. Es geht leider nicht mehr. Seht euch um. Uff, der Naini. Sei tausendmal verdammt! Ich hasse euch, wie ich noch nie einen Menschen gehasst habe. Und ich bedauere euch, Mr. Cutter. Ihr seid ein so armseliges Menschenkind, dass ihr einem nur leid tun könnt. Schneidet den Mann los. Ich verzichte auf euer Mitleid. Einer von uns ist zu viel hier auf der Savanne. Und da ihr so große Scheu vor Menschenblut habt, so werde ich euch bei unserem nächsten Wiedersehen zur Ader lassen, ist klar. Das alte Bleichgesicht möge sich schnell entfernen. Bist du nach 10 Minuten noch hier in der Nähe zu sehen, so wirst du an einem dieser Bäume gehängt werden. Ich habe gesprochen. Hau! Ganz wie ein König gesprochen. Nur schade, dass es in meinen Ohren wie Hundebellen klingt. Ich gehe schon. Aber wir sehen uns wieder! Ekelhaft. Nehmt es mir nicht übel, Mr. Shatterhand. Wie könnt ihr diesen Halunken nur immer wieder freilassen? Der Kuckuck hole alle eure sogenannten Gesetze der Savanne, wenn ihr sie doch nicht beachtet. Warum lasst ihr den roten Schuft hier nicht auch gleich frei? Mr. Tresco, Siebenbären wird frei sein, sobald ich sicher sein kann, dass er in Zukunft Frieden hält. Ja, wird er nie. Ihr vergesst, wer die roten Männer zu Schuften macht. Die Weißen. Immer nur die Weißen. Die Osagen zum Beispiel sind betrogen worden, um das Fleisch, das Pulver und vieles andere, das ihnen zustand. Da holten sie es sich, wo sie es fanden, denn sie brauchen es, um leben zu können. Man verfolgte sie und sie verloren viele ihrer Krieger. Wenn sie sich dafür rächen, so gelten sie für rote Schufte. Uff, Matushako hat die Worte Old Shatterhands verstanden und ihnen nichts hinzuzufügen. Siebenbären sollte wissen, dass Winnetou und ich nicht Feinde der Osagen sind. Wir wünschen, mit allen roten und weißen Männern in Frieden zu leben. Old Shatterhand und Winnetou bilden eine Ausnahme. Aber sonst finden die roten Männer in ihrem eigenen Lande keinen Richter mehr, der sich ihrer gerechten Sache annehmen würde. Old Shatterhand möge ehrlich sagen, wer ist der Angegriffene und wer ist der Feind? Der Indianer oder der weiße Eindringling? Wenn der mein Bruder Charlie möge Winnetou die Antwort überlassen. Der Häuptling der Osagen vergisst, dass man selbst keine Ungerechtigkeit begehen darf, wenn man Gerechtigkeit verlangt. Matushako hatte den Häuptling aller Apachen und seinen weißen Bruder für den Marterpfahl bestimmt, obwohl er weiß, dass wir Freunde aller Lebewesen sind. Er wollte feige und grausam das Leben vieler weißer Männer und Frauen auslöschen, indem er sie auf ihren friedlichen Farmen überfällt. Der Osage hat dafür den Tod verdient. Doch wir schenken ihm die Freiheit, wenn auch nicht gleich am heutigen Tage. Wir werden seine Feindschaft mit Güte, seinen Blutdurst mit Schonung vergelten. Und wenn er dann noch behauptet, seine Kriegszüge gegen alle Weißen seien gerecht, so ist Matushako nicht wert, dass sein Name jemals wieder genannt wird. Ich habe gesprochen. Hau. Es ist eine ganz eigene Sache um euch und Winnetou, Mr. Shatterhand. Ihr überzeugt jeden. Ich habe nichts mehr dagegen, die Ossetschen freizulassen. So wollen wir es kurz machen. Die beiden roten Männer mögen sofort zu den anderen Kriegern ihres Stammes zurückkehren und dort erzählen, was hier geschehen ist. Tut, was Old Shatterhand sagt. Sollten die Krieger der Osage im Zweifel darüber sein, wie sie sich zu verhalten haben, so mögen sie Lange Hand fragen, der den Befehl übernehmen muss. Er wird das Richtige treffen. So werden wir unsere Pferde besteigen und... Oh nein, eure Pferde und Waffen bleiben hier. Wie sollen wir dann schnell zum Waratu kommen und unseren Kriegern die Botschaft bringen? Ach, das eilt nicht. Es geht nur hübsch langsam. Matushako fühlt sich als unser Gast sehr wohl. Hämmerl, Holbers. Ja. Nehmt allen die Fesseln ab. Nur wenn's sein muss, nicht wahr, Lange? Du siehst ja, Dicker, es muss sein.